Ein Brief der Staatsanwaltschaft Hamburg an die Rechtsanwältin einer Mandantin vom 17. März 2014 wegen dem Vorwurf von schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern. Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin, das Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten ist gemäß § 170 Absatz 2 der Strafprozessordnung eingestellt worden, weil die Ermittlungen keinen genügenden Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage bieten. Ein für die Anklageerhebung wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauch nach § 176a des Strafgesetzbuches erforderlicher hinreichender Tatverdacht gegen den Beschuldigten ist nicht festzustellen. Dem Beschuldigten kann nicht nachgewiesen werden, mit ihrer Mandantin am 31.12.2012 in seiner Wohnung in Kenntnis des Alters ihrer Mandantin Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Gegen den bisher lediglich wegen ... vorbestraften Beschuldigten wurde bei der Staatsanwaltschaft Hamburg nunmehr in 3 Fällen wegen möglicher Sexualstraftaten zum Nachteil von Kindern ermittelt. In dem Verfahren, Aktenzeichen, wurden keine erheblichen sexuellen Handlungen mit Kindern bekannt. Der Beschuldigte sprach dort mit einem Kind lediglich über sexuelle Inhalte, ohne dabei, in Klammern erkennbar, sexuelle Handlungen zu intendieren. Die beiden dortigen Zeuginnen gaben an, dass der Beschuldigte sich ihnen erst körperlich genähert habe, als sie 14 bzw. 15 Jahre alt gewesen seien. In dem zwischenzeitlich hierher verbundenen Verfahren, Aktenzeichen, war ebenfalls nicht sicher festzustellen, dass der Beschuldigte die dortige Zeugin vor ihrem 14. Geburtstag zu sexuellen Handlungen aufforderte. Verschiedene Mädchen, von denen alleine die eine Zeugin anfänglich noch 13 Jahre alt war, hatten sich in einem Internetforum zusammengefunden und unter gegenseitiger Aufmunterung und Aufforderung, in Klammern wohl auch, Nacktbilder für den Beschuldigten als Internetimperator Lord Abaddon gemacht. In einem Chat schreibt der Beschuldigte dort auch, dass in der Gruppe keine unter 16-Jährigen sein sollten, was ein Hinweis darauf ist, dass er sich gewisser Altersgrenzen durchaus bewusst war. Hinsichtlich der Kenntnis des Beschuldigten vom damaligen Alter ihrer Mandantin, die er in Abrede gestellt hat, ist wiederum nicht sicher festzustellen, dass er sie am 31.12.2012 hatte. Auch nachträgliche Chats belegen das nicht. Ihre Mandantin / die Familie ihrer Mandantin erstattete nicht tatzeitnah Anzeige, sondern erst 4 Monate nach dem Geschehen. Damals sagte ihre Mandantin am 18.04.2013 bei der Polizei zunächst, dass sie davon ausgehe, dass der Beschuldigte ihr Alter gekannt habe. Auf Anfrage dann, dass sie nicht mehr genau wisse, ob dem Beschuldigten ihr Alter zur Tatzeit bekannt gewesen sei. In der Nachvernehmung vom 22.10.2013 sagte sie dann, dass sie sich nunmehr sicher sei, dem Beschuldigten ihr Alter vor der Fahrt zu ihm im Chat geschrieben zu haben. Er habe nicht danach gefragt. Sie habe es auf seinen Vorschlag hin, wegen der Probleme mit ihren Eltern zu ihm zu kommen, geschrieben. Zu diesem Chatverkehr vor der Fahrt nach Hamburg hat sie im April auch inhaltliche Angaben gemacht. Dort allerdings ohne den Hinweis, dass sie ihm ihr Alter geschrieben habe. Damals gab ihre Mandantin auch noch an, dass die Beamtin aufnehmen solle, dass sie den Beschuldigten liebe. Auf Vorbehalt der Angaben aus dem April gab ihre Mandantin im Oktober an, dass einem manche Dinge erst mit der Zeit klarer würden. Als man sie am 31.12.2012 aus der Wohnung des Beschuldigten geholt habe, sei der Beschuldigte von allen Geistern ängstlich und unsicher gewesen. Allein mit den Angaben ihrer Mandantin ist die Kenntnis des Beschuldigten von ihrem damaligen Alter nicht sicher nachzuweisen. Eine erst später klarer werdende Erinnerung lässt sich in diesem Fall nicht erklären, zumal bereits im April Inhalte des Chats von ihrer Mandantin mitgeteilt wurden und auch bereits damals das geringe Alter ihrer Mandantin wesentlicher Teil des Vorwurfs und Grund für die Anzeigenerstattung war. Die entsprechenden Chatprotokolle liegen auch den Eltern ihrer Mandantin nicht, in Klammern mehr, vor. Subjektiv ist der Tatvorwurf damit nicht zu beweisen. Auch der Umstand, dass ihre Mandantin alleine mit dem Zug von Stadt nach Hamburg fuhr, spricht eher dafür, dass der Beschuldigte nicht damit rechnen musste, mit einem Kind Kontakt zu haben. Ihm hätte auch bewusst sein müssen, dass die Eltern ihrer Mandantin die Polizei informieren würden, wenn er ein Kind zu sich einlädt. Ja Leute, soweit der Brief von der Staatsanwaltschaft Hamburg, warum dem Angeklagten keine Schuld nachzuweisen ist.